Hallo, Catherine. Hallo. Hallo, Jule. Puh, bin ich K.O. Hey, nice bike. Nice was? Nice was? Nice bike. Schönes Fahrrad. Da kommt Danny. Puh, hi, Catherine. Hallo, Danny. Nice bike. Nice bike. Nice was? Hab ich auch gefragt. Bike ist Fahrrad. Ich dachte, das heißt Bicycle. Bicycle, Bicycle. Yes, it's Bicycle and it's Bike. Bike, Bike, Bike. Bike ist einfacher. Ich sage Bike. Oh, da fällt mir ein. Sam hat einen schönen Fahrradsong. Riding My Bike heißt der. Der passt zu euch. Riding My Bike heißt Fahrradfahren, oder? Yes, Danny. When I ride my bike, I go where I like. Round and round the country lanes, into town and back again. When I ring my bell, everyone can tell that I'm riding very fast. Every time I'm riding past, when I ride my bike, I go where I like. When I ride my bike, I go where I like. Round and round the country lanes, into town and back again. When I ring my bell, everyone can tell that I'm riding very fast. Every time I'm riding past, when I ride my bike, I go where I like. Ich möchte sofort mitfahren. Dabei habe ich kein Wort verstanden. Ich auch nicht. Nur Bike. Bike, Bike, Bike. Immerhin. Bitte, Catherine. Wir wollen mehr verstehen. Und dann können wir auf Englisch Fahrrad fahren. Das will ich sehen und hören. Here's the song again. David übersetzt euch den Text. When I ride my bike, wenn ich mit meinem Fahrrad fahre, I go where I like, fahre ich wohin ich will. Round and round the country lanes, rundherum die Landstraßen entlang, into town and back again, in die Stadt und wieder zurück. When I ring my bell, wenn ich klingele, everyone can tell that I'm riding very fast. Weiß jeder, dass ich sehr schnell fahre. Every time I'm riding past. Immer wenn ich vorbeifahre. When I ride my bike, I go where I like. Wenn ich mit meinem Fahrrad fahre, fahre ich wohin ich will. Toll! So möchte ich auch Fahrrad fahren. Now you can ride your bike in English, Jule. In English, Jule! Hä? Jetzt kannst du auf Englisch Fahrrad fahren. Nee, das muss ich noch üben. Riding your bike? Fahrrad fahren kann ich. Englisch singen kann ich noch nicht. Bis zur zweiten Kassettenseite übe ich noch, okay? Okay. Danny, machst du mit? Na gut. Na gut, na gut. Wir lassen die beiden üben. In der Zeit hören wir uns schon mal den Okay Comic an. Da geht es heute auch um das Fahrrad. Er heißt No Bike. Have fun with the Okay Comic. Hello Kay. Hi Kay. Hello Kay. Kay hat schlechte Laune. Schönes Fahrrad, Sam. Bike heißt das. Yes, Danny. It's a bike. No bike! Look, Sam. Oh nee, der Reifen ist platt. The tire is flat. Flat, flat, flat. Give me the pump, Danny. Da, die Luftpumpe. Psst, psst, psst, psst, psst, psst, psst.

I go where I like. Now you can ride your bike in English, Jule. Wow, du auch, Danny. Dann können wir in London rumfahren oder in New York. In New York? Fahren die dann nicht Fahrrad? Yes, they ride their bikes in New York. But it's very dangerous. Dangerous! Dangerous! Das ist gefährlich. Wieso? Because there is so much traffic in New York. Weil so viel Verkehr in New York ist. Hab ich gesehen. Im Fernsehen? Nee, in der OK-Zeitschrift. Seite 4 und 5. Look here, Jule. Page 4 and 5. Traffic in New York. Verkehr in New York. Und hier, Jule. The rubber-dub cars. Rubber-dub! Rubber-dub! Wieso rubber-dub? Da sind alle Fahrzeuge drauf. Die aus New York. Du kannst schneller Fahrrad fahren. Ich kann schneller lesen. Edge. Na und? Na und? Ich fange an. Take your rubber-dub cards. Number one is car. Number one is car. Number two is bike. No bike! No bike! Number three is bus. Number three is bus. Number four is taxi. Kay likes taxis. Kay likes taxis. Number four is Kay's taxi. Kay's taxi. Kay's taxi. Number five is subway. Number five is subway. Number six is truck. Cool sieht er aus. Number six is truck. Number seven is motorbike. Das finde ich cool. Number seven is motorbike. Number eight is helicopter. Number eight is helicopter. Helikopter? Wer braucht den denn? Manche Geschäftsleute, die es ganz eilig haben. Die landen mit dem Hubschrauber auf dem Dach von einem der Hochhäuser. Verrückt! Verrückt, verrückt! Eines fehlt mir noch. So ein echtes New Yorker Polizeiauto. Hier ist doch eins, in der Zeitschrift. Page 4 and page 5. The New York Police. Richtig, Jule. Ich bin eben doch schneller. Könnt ihr die Rubber-Dub-Wörter schon? Rubber-Dub, Rubber-Dub. Einmal noch üben, bitte. Hört gut zu. Ein echter New Yorker liest sie euch vor. Number one is car. Number two is bike. Number three is bus. Number four is taxi. Number five is subway. Number six is truck. Number seven is motorbike. Number 8 is helicopter. Jetzt kann ich die. Ich glaube, du kannst sie auch schon. Jetzt bist du dran. Number 1 is Number 2 is Number 3 is Number 4 is Number 5 is Number 6 is Number 7 is Number 8 is Und so hören sich alle zusammen in New York an. Traffic in New York. Hört sich der Verkehr in London auch so an? Ein bisschen anders. Listen. Traffic in London. Darüber ist auch was in okay. Traffic in London. Page 26 and 27. Da könnt ihr Großstadtverkehr sehen. Hier, Subway. Das ist bei euch in Großbritannien Underground. Das kenne ich. Das Underground-Schild. Yes, we say Underground. In New York, they say Subway. Es gibt noch einen Unterschied. We say lorry, they say truck. Und die Taxis sehen auch ganz anders aus. Bin ich froh, dass ich nicht in New York oder London lebe. Hier kann man viel besser Fahrrad fahren. I like my bike. No bike! No bike! Fahr immer schön vorsichtig, Jule. Hm? Be careful. That was it with OK. Catherine, halt! Bevor wir aufhören, hier ist noch ein Spiel. Das habe ich nicht verstanden. Stimmt, Danny! Du meinst das Spiel auf Seite 11, oder? Ja, Seite 11. Page 11. What happens steht da. Was passiert? David liest euch die richtige Reihenfolge vor. What happens? Debbie is riding her bike. Mr. Blair is driving his car. Debbie gets to a traffic light. Mr. Blair gets to a traffic light. The traffic light shows green for Mr. Blair. The traffic light shows red for Debbie. Debbie doesn't stop. Debbie hits Mr. Blair's car. The solution is accident. Thank you, David. So, das war's nun aber. That was it with OK in February. See you in March. Bye-bye. Bye-bye. Goodbye. Goodbye. Goodbye.